Es folgt Walze 87a. Im Vergleich zu Grammophonaufnahmen oder kommerziell vertriebenen Edison-Walzen ist der Anteil von Störgeräuschen bei den Feldforschungsaufnahmen vergleichsweise hoch. Walze 807, bitte. Dies hat unterschiedliche Ursachen. Generell sind die Produktionsbedingungen während einer Feldforschungsreise weit von idealen Bedingungen entfernt, sodass sich schon in diesem Stadium Unzulänglichkeiten bei der Aufnahme einschleichen, die sich später als Rauschen, Flackern oder Prasseln bemerkbar machen können. In tropischen Regionen war die Gefahr des Schimmelbefalls der Walzen latent. Die Empfehlung, gespielte Walzen in luftdichten Zinndosen aufzubewahren, war in dieser Hinsicht geradezu kontraproduktiv. Hinzu kommen mangelhafte Aufnahmesysteme, Umweltbedingungen, die nicht gerade als staubfrei zu bezeichnen sind, und die oft ungenügende Vorbereitung der Menschen, die die Aufnahmen durchführen müssen und einfach schlechte Aufnahmen machen.